Zitat: Der tiefe Abgrund, welcher sich vor unseren Augen eröffnet, treibt uns mächtig, die Stimme zu erheben mit der Warnung an alle hohen Monarchen Deutschlands, dass, wie aus dem Wesen der Sache überzeugend hervorleuchtet, dieser Mordversuch im Innersten der geheimen Gesellschaften dirigiert, der erste Schritt gewesen sei zur projektierten Vernichtung aller europäischen Monarchen in der demnächst zu erwartenden europäischen Völkererhebung. Um Ruhe und Frieden der Völker aufs Neue zu begründen, bitten wir flehentlichst um Kenntnisnahme dieser unserer Mitteilung aus den geheimen Gesellschaften, wenn sie auch von entsetzlicher Art sind. Der Kritik darf in so verhängnisvollen Zeiten wie den unsrigen sich nichts entziehen. Die Fackel der Forschung muss in alle Dunkel hineinleuchten. Das historische und wissenschaftliche Erkenntnisprinzip duldet mit Willen kein Geheimnis und lässt sich am wenigsten von großen, weltaufregenden, schicksalsmächtigen, eingreifenden Mysteriengesellschaften, deren Grundsatz es ist, alle möglichen Gestalten anzunehmen und so eine tausendfach täuschende Rolle zu spielen, arglos am Narrenseil ziehen. Jetzt stehen die Dinge so, dass in den unteren Graden der Freimaurerei die Bedeutungslosigkeit, in den höheren politischen Graden aber das Raffinement der Selbstsucht und Bosheit den höchsten Grad erreicht hat. Wir gehen auf dem jetzigen Wege in Europa großen Katastrophen, einem Zusammenbrechen des ganzen Gebäudes der gegenwärtigen gesellschaftlichen Ordnung entgegen. Ereignissen, in denen der Untergang sämtlicher Throne, Vernichtung aller Regentenfamilien, die Errichtung der Europäischen Universalrepublik, das letzte Ziel eines dämonischen Weltplanes der roten Freimaurerei, das heißt der Hochgrade ist. Die von der herrschenden Meinung sanktionierten Verbrechen, der Kronraub in Italien, Griechenland und Attentate der scheußlichsten Art in Polen und allen Enden der Erde, sowie die neuesten radikal deputierten Wahlen in Preußen und der Zweiten Kammer, offene Parteinahme für die unter Mazzinis Mitwirkung jetzt wütende Revolution in Polen, reißen aber endlich den Mantel der Heuchelei von den Schultern maurerischer Sittenlehre und decken ihre schreiende Blöße vor der erstaunten Welt auf. Große Gefahren stehen bevor, wenn unsere hohen Monarchen wie König Ludwig XVI. Augen und Ohren vor allen Stimmen verschließen, die so vielfach überall von treuen Untertanen erhoben werden. Solche hatten auch Ludwig gesagt, dass seiner Gemahlin und seiner Kinder Hinrichtung erfolgen werde, was er aber erst glaubte, nachdem ihm das Todesurteil vorgelesen worden war. Zitat Ende. Bruder Didler enthüllt ferner, Zitat: Bei der Entwerfung des großen Weltplanes der Einführung einer Universalrepublik, die Herrschaft des Freimaurerbundes, die Hauptaufgabe darin bestand, wie und auf welche Art die Monarchen und ihre Regierungen zu täuschen und ihnen das politische Wirken, das wahre Freimaurerziel sowie die Mittel und Wege zu demselben aufs vollständigste zu verbergen seien, damit die Konsequenz dieses Täuschungssystems unter dem Ansehen von Würde und legalen Grundsätzen auf sicherem Wege dahin führe. Alle Staatsverfassungen durch Revolutionen umzuwerfen, die Monarchen zu vertreiben und die Regierungsgewalten an sich zu reißen. Man gab demgemäß dem Bunde die doppelte Gestalt, eine Außenseite voll der schönsten Zeremonien mit dramatischem Pomp, Symbolen, Humanitätsidealen, Gastmälern und so weiter, aber für die wissenden oder vertrauten Brüder wurde ein hundertfach verborgenes Innere von Hochgraden geschaffen. Dagegen wird die hohe Politik zur Erlangung der Weltherrschaft nur in kleinem Kreise der Hochgrade und zumeist in den Wohnungen der Beteiligten selbst verhandelt, wie zum Beispiel in der Biografie des Illuminaten Nikolai zu Berlin klar zu sehen ist. Das ganze Logenleben ist also nur zur Täuschung der Fürsten und Regierungen eingerichtet, das jetzige Logenwesen ist also nur fürs große Maurerpublikum, für die Nichtwissenden oder die nicht vertrauten Brüder. An diesem Logenleben nehmen daher die Intrigenten, die politischen Akteurs, die wirklichen Umsturzmänner wenig oder gar keinen Anteil, wie zum Beispiel Zschokke, die von ihm in Aarau gegründete Loge 18 Jahre nicht besucht hat, aber gleichwohl Meister vom Stuhl des Lichtes blieb durch einen Stellvertreter als Haupt des FM-Bundes in der Schweiz. Die hohen Monarchen gingen fehl, wenn sie glaubten, die Logen bewährten Staatsmänner zu untergeben, deren Persönlichkeit schon die Gewähr leistete, dass nichts von Politik vorkomme. Diese nicht unbekannten Maßnahmen entfernten in der Tat die von jedem zu besorgenden Nachteile aus den Logen selbst und erleichterten dadurch das politische Wirken in den Hochgraden des Freimaurerbundes in kleinen Kreisen außer den Logen. Zitat Ende. Bruder Dedler betont, Zitat, dass es eine doppelte Aufnahme im Freimaurerbunde gibt. Die geheime Aufnahme für Fälle, wo es von Wichtigkeit ist, dass nur wenige um die Teilnahme des anderen im Bunde wissen oder wo eine schnelle Aufnahme nötig ist zu einer Zeit oder an einem Ort, wo keine anderen Brüder gegenwärtig sind, und dann eine, wo man feierlich in Gegenwart der sämtlichen Bundesbrüder aufgenommen wird und von welcher alle Logen des Landes durch gegenseitige Übersendung der Logenverzeichnisse die Mitglieder kennenlernen. Infolge der geheimen Aufnahme sind alle Hauptwühler und Rebellen Mitglieder des Freimaurerbundes, ohne dass das gewöhnliche Freimaurerpublikum sie als Brüder kennt, weil sie auf diese Art den Bund nicht kompromittieren und so ganz frei auf dem Gebiet der Revolution konspirieren. Zitat Ende. Der Bruderprediger Dr. Fischer, Redakteur der Leipziger Freimaurerzeitung, sagt da selbst bei Besprechung der Hochgrade Folgendes, Zitat, die Verfassung ist noch die alte und ebenso bedenklich, wie sie war. Wo Grad auf Grad sich türmt, der Höhere jedes Mal durch die schwersten Eide verschlossen vor dem Darunterstehenden, jedes Mal weniger und darum enger verbundene Glieder umfassend und ohne Verantwortlichkeit und Kontrolle, aber nicht ohne Mittel und Einfluss, sogar mit dem Rechte versehen, unbedingten Gehorsam fordern zu dürfen, wenigstens immer in der Lage, den anderen sagen zu können, dass sie aus Mangel an vollständiger Übersicht und ausreichender Erfahrung den Bund noch nicht zu beurteilen vermöchten, da sind ja die Unteren nur blinde, willenlose Werkzeuge, nur Bruder, wie etwa der zweijährige Knabe neben dem 30-jährigen Manne. Zitat Ende. Aus den drei Klageschriften des Bruders der altpreußischen Großlogen Freiherr von Kottwitz, er führt in dieser Schrift an den König Friedrich Wilhelm III. Erschütternd und klar aus, Bruder von Kottwitz hat König Friedrich Wilhelm III. Beschworen, den Freimaurerorden zu verbieten, das den altpreußischen Großlogen ins Stammbuch. Zitat, alle seit einer langen Reihe von Jahren vorgekommenen revolutionären Verirrungen sind hervorgegangen aus dem Freimaurerbund und aus den auf gleichem Grunde stehenden geheimen Orden der vielfachsten Benennungen. Mithin ist es die Freimaurerei, welcher die vor Augen stehenden Zerwürfnisse, Trug, Gräuel und fortschrittende Verwirrungen aller Art zunächst beizumessen sind. Seit 50 Jahren, vom ersten Tage meiner Aufnahme an, habe ich in allen Richtungen des Freimaurerordens nur die Stimme des Verführers vernommen. Aus dieser bitteren Quelle allen Unheils ist die Flut von Meineiden und die Gleichgültigkeit gegen Autorität, Ordnung und Sitte bis heute hervorgegangen, und so weiter. Zitat Ende.